Am Abend eines harten Tags, Regine, komm ich zu dir wie ein beschlagenes Glas und finde dich nicht anders vor als mich und seh dich an und werde wieder freundlich. Am Abend eines harten Tags, Regine, gehen wir an blanken Glasfenstern vorbei, sehen nach einem schönen Kleid und überdenken unsere Möglichkeit. Am Abend eines harten Tags, Regine, fällt von den Lidern wieder ab das Blei, wärmt uns ein Kaffee, eine Prise Rauch und was wir sonst noch tun, wärmt auch. Am Morgen eines solchen Abends dann, Regine, wenn Wecker uns wie Hähne schreien, gehen wir zusammen in die großen Städte und treten neu in unsere Hallen ein. Und treten neu in unsere Hallen ein. Inzwischen viel zu eng. Und wie manches nicht mehr passt, was du trotzdem noch an dir hast.